Nicht wahr? Meine Gegenwart geniert Sie nicht beim Essen? Nein. Ja, ich wäre unglücklich, Ihnen lästig zu fallen. Sie werden verstehen, dass unsere Begegnung hier mir ebenso merkwürdig wie erfreulich ist und meinen Wissensdurst reizt. Sie sind also aus guter Familie. Also bei uns Adligen, verzeihen Sie das harte Wort, sagt man einfach von Familie. Aus guter Familie kann nur der Bürgerliche sein. Komische Welt. Nehmen Sie nicht die Ente, sie ist schlecht gebraten. Nehmen Sie von der Hammelkeule. Während Ihr Pikendienst Sie als einen Angehörigen der unteren Klassen erscheinen lässt, das muss Ihnen geradezu Spaß machen, denke ich mir, halten Sie natürlich innerlich an Ihrem Stande als Gentleman fest und kehren zwischendurch auch äußerlich zu ihm zurück, wie heute Abend. Sehr, sehr hübsch. Deute ich Ihre Daseinsform richtig? Recht zutreffend. Er bestellte eine Flasche Lafitte. Ich fange einmal an damit. Haben Sie einen Kaffee gehabt, so stoßen Sie zu mir und bin ich schon so weit vorgeschritten, so nehmen wir eine neue. Nun, Marquis, Sie haben es gut vor. Unter meiner Obhut im St. James in Albany pflegten Sie mäßig zu sein. Sorgen, Kummer, Herzensnot, lieber Kohl. Was wollen Sie, da bleibt mir nur der Becher Trost. Lassen Sie mich ganz offen sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie Ihrerseits eigentlich ein Mann der Vertraulichkeit und der Herzensergießung sind. Mit einem Letzten halten Sie zurück. Irgendwie ist es ein Geheimnis mit Ihnen. Oh, pardon, ich bin indiskret. Dass ich so spreche, zeigt Ihnen meine eigene Lockerheit und Mitteilsamkeit, eben mein Vertrauen zu Ihnen. Für das ich Ihnen verbunden bin, lieber Marquis. Darf ich mir erlauben, mich nach Mademoiselle Zazars Befinden zu erkundigen? Fast war ich erstaunt, sie ohne sie hier zu finden. Mademoiselle Zazar war ein ausnehmend hübsches Persönchen, mit der Marquis im St. James in Albany bisweilen zum Diner kam. Sie war Pariserin von Geblüt, Typ Grisette, aber gehoben durch Abendkleider aus teuren Ateliers, die er ihr natürlich hatte machen lassen. Ja, wie nett, dass Sie nach ihr fragen. Nicht wahr, Sie finden sie reizend? Ja, wie sollten Sie nicht? Ich erlaube es Ihnen. Ich erlaube der ganzen Welt, sie reizend zu finden und doch möchte ich sie wieder der Welt entziehen und sie allein ganz für mich haben. Das liebe Kind hat zu tun heute Abend in ihrem kleinen Theater, den Folie Musicale. Sie ist ja vom Soubrettenfach, wussten Sie das nicht? Aber ich habe das Ding schon so oft gesehen, dass ich nicht jedes Mal wieder dabei sein kann. Es macht mich auch etwas nervös, dass sie so wenig anhat bei ihren Couplets. Das Wenige ist geschmackvoll, aber es ist wenig. Und jetzt leide ich darunter, obgleich es anfangs gerade Schuld daran trug, dass ich mich so unsinnig in Sie verliebte. Haben Sie jemals leidenschaftlich geliebt? Ich bin ganz gut in der Lage, Ihnen zu folgen, Marquis. Sie scheinen mir der Typ, der mehr geliebt wird, als dass er selber liebte. Habe ich Unrecht? Gut, lassen wir es in der Schwebe. Ich bin in einer Bredouille, einer schweren, einer Herzensbredouille. Mademoiselle Zazar. Ja, wer denn wohl sonst? Haben Sie gehört, dass ich reisen soll? Für ein Jahr auf Reisen gehen? Ein ganzes Jahr gleich? Warum denn? Ach, lieber Freund, die Sache ist diese. Meine armen Eltern sind von meiner nun schon einjährigen Liaison mit Zazar unterrichtet. Ich selbst war kindisch und treuherzig genug, von meinem Glück allerhand durchsickern zu lassen, wenn ich ihnen schrieb. Sie sind außer sich darüber. Sie waren hier bis vorgestern noch. Ich habe schwere Tage hinter mir. Für den skandalösen Fall einer Heirat sprachen Sie sogar von Enterbung. Und damit wäre doch weder mir noch Zazar eigentlich gedient. Es würde ihr wenig Freude machen, einen Enterbten zu heiraten. Das werden Sie verstehen. So ziemlich. Ich kann mich da allenfalls in Mademoiselle Zazars Seele versetzen. Aber nun, die Reise. Ja, mit der verdammten Reise ist es so. Die Eltern wollen mich loseisen, ein ganz unangebrachtes Wort, ob es nun mit Eis oder mit Eisen zu tun hat. Denn ich sitze weder im Eise wie ein Polarfahrer, die Wärme von Zazars Bett und ihres süßen Körpers macht diesen Vergleich einfach lächerlich, noch sind es eiserne Fesseln, die mich halten, sondern die lieblichsten Rosenketten, deren Festigkeit ich allerdings nicht bestreite. Ich soll sie aber zerreißen, wenigstens versuchsweise. Das ist die Idee. Und dazu soll die Weltreise dienen, die die Eltern mir ausgiebig finanzieren wollen. Sie meinen es ja so gut. Weg soll ich einmal und als anderer Mensch soll ich zurückkehren. Als anderer Mensch. Könnten Sie wünschen, ein anderer Mensch zu werden? Ein anderer, als der Sie sind? Sie blicken vage, aber ich wünsche es mir nicht im Geringsten. Bedenken Sie immerhin, dass Sie, sollten Sie ein anderer geworden sein, Ihr früheres Selbst, das Gegenwärtige, nicht vermissen und ihm nicht nachtrauern würden, einfach weil Sie es nicht mehr sind. Ist das ein Trost für mich? Meine Eltern wollen einen Gefühlsmord begehen. Sie werden scheitern. Aber Sie haben also in die Reise eingewilligt. Ja, was sollte ich machen? Ich kann doch Sasa nicht der Enterbung aussetzen. Warum nehmen Sie sie nicht einfach mit? Unmöglich, Krull. Ich kann nicht mit Sasa reisen und sie zugleich verstecken. Ohnehin hat es seine Schwierigkeiten, eine Frau, mit der man nicht verheiratet ist, durch die Welt zu führen. Aber ich wäre ja auch nicht unbeobachtet. Meine Eltern haben Beziehungen da und dort. Was soll ich tun? Wer hilft mir da heraus? Ich fühle ganz mit Ihnen, aber was Sie auf sich genommen haben, nimmt Ihnen keiner ab? Nein, keiner. Keiner. Das Gespräch versickerte für einige Augenblicke. Er drehte sein Glas. Ich muss reisen und will dableiben. Das heißt, ich muss nach dem Unvereinbaren trachten, zugleich zu reisen und dazubleiben. Das heißt wiederum, ich muss mich verdoppeln, mich zweiteilen. Ein Teil von Louis Venosta muss reisen, während der andere in Paris bei seiner Sasa bleiben darf. Ich lege Wert darauf, dass dies der eigentliche wäre. Kurzum, die Reise müsste nebenher laufen. Folgen Sie dem Ring meiner Gedanken? Ja, ich versuche es, Marquis. Mit anderen Worten, es müsste so aussehen, als ob Sie reisten. In Wirklichkeit aber blieben Sie zu Hause. Verzweifelt richtig. So müsste also Ihr Name reisen, verbunden mit einer Person, die nicht Sie wäre. Die aber nicht die Erstbeste sein dürfte. Das will ich meinen. Man könnte da nicht wählerisch genug sein. Krull, was an mir liegt, meine Wahl ist getroffen. So rasch. Bei so wenig Umschau. Wir sitzen uns hier doch schon eine ganze Weile gegenüber. Wir? Was haben Sie im Sinn? Cool. Wären Sie dazu fähig, um einem Freund aus der Not zu helfen? Mir scheint, lieber Marquis, Sie verlieren sich im Fantastischen. Ich soll derjenige sein, der draußen Ihren Namen führen? Sie darstellen in den Augen der Leute, Sie sein soll? Der Sohn Ihrer Eltern, nicht nur von Ihrer Familie, sondern Sie selbst. Haben Sie sich das überlegt, wie es überlegt zu werden verdient? Wo ich wirklich bin, bleibe ich ja, der ich bin. Ja, aber in der Welt draußen sind Sie ein anderer, nämlich ich. Man sieht Sie in mir. Sie treten mir Ihre Person ab für die Augen der Welt. Wäre Ihnen das nicht unbehaglich? Nein, Krull. Es wäre mir nicht... Sie wären mir nicht unbehaglich. Wirklich bin ich dort, wo ich bei Sasa bin. Sie aber sind mir recht als Louis Venosta anderwärts. Mit dem größten Vergnügen erscheine ich den Leuten als Sie. Sie sind hier und dort ein patenter Kerl in beiderlei Gestalt, als Gentleman wie als Commis de Salle. Sind Sie sich klar darüber, lieber Marquis, dass wir uns bis jetzt in den luftigsten Räumen bewegen und auf nichts Gegenständliches, auf keine der 100 Schwierigkeiten, mit denen zu rechnen wäre, überhaupt schon zu sprechen gekommen sind? Mein lieber Krull, machen Sie kein so ernstes Gesicht. Ich appelliere an Ihren Humor. An Ihren Sinn für einen guten Spaß. Ich bin gar nicht gewohnt, das Leben als einen Spaß aufzufassen, lieber Marquis. Leichtlebigkeit ist nicht meine Sache. Also gut. Worin sehen Sie die Schwierigkeiten? Ja, am besten, Marquis, Sie lassen mich selbst ein paar Fragen stellen. Wohin geht die Ihnen auferlegte Reise? Ah, mein guter Papa hat da in seiner Fürsorge eine sehr hübsche, für jeden anderen als mich höchst attraktive Route zusammengestellt. Die beiden Amerika, die Südseeinseln und Japan, gefolgt von einer interessanten Seefahrt nach Ägypten, Konstantinopel, Griechenland, Italien und so weiter. Eine Bildungsreise, wie sie im Buche steht. Und für die Kosten kommt Ihr Herr Papa auf? Selbstverständlich. Zeigen Sie mir Ihre Handschrift. Wie zeichnen Sie, wenn Sie an Ihre Eltern schreiben? Mensch, Sie denken an alles. Ich heiße Lulu zu Hause, weil ich mich selbst als Kind so genannt habe. Ich mach das so. Ich fragte ihn nach dem Namen des Dienstpersonals auf dem Schlosse zu Hause. Nach dem Koch, dem Kutscher, dem Kammerdiener. Selbst nach Haustieren, den Reitpferden, dem Malteser Schoßhündchen der Marquise. Unsere Heiterkeit wuchs, je länger die Sitzung dauerte. Aber Lulus Geistesklarheit und Unterscheidungsklarheit erfuhr mit der Zeit eine gewisse Herabsetzung. Sasa und ich, wir werden zusammen eine Vorstadt ziehen, eine hübsche Vorstadt. Aber ich muss einen anderen Namen dazu annehmen. Die Logik scheint mir zu verlangen, dass ich mich Krull nenne. Allerdings muss ich dafür Ihre Unterschrift erlernen, wozu hoffentlich meine Gerissenheit reicht. Aber Armand, ich meine, cher Louis, beantworten Sie mir, wenn Sie können, eine Frage. Wovon sollen wir leben? Ich gebiete über ein Bankkonto von 12.000 Francs, das zu Ihrer Verfügung steht. Im Austausch gegen die Gelder Ihres Herrn Papa. Ein Gentleman. Ein Edelmann von Kopf zu Fuß. Hören Sie, die Situation bringt es mit sich, dass wir auf den Dutzfuß miteinander treten sollen. Hast du was dagegen? Ein letztes Glas auf das Wohl unseres Gentlemans, der wir sind. Unser Zusammensein hier oben hatte die stillen Stunden der Theaterzeit überdauert. Wir brachen auf, als die Hochterrasse sich in der milden Nacht wieder zu füllen begann. Gegen meinen Protest bezahlte er beide Diners und 4 Flaschen Lafitte. Er war sehr wirr. Von Freude zugleich und vom Wein. Zusammen, alles zusammen. Wir sind ein und derselbe. Amant de Colossa ist unser Familienumstände. Ich verkündigte Monsieur Machacek, Familienumstände nötigten mich, am 1. August den Dienst im St. James in Albany zu quittieren. Wir haben den vorgeschriebenen Kündigungstermin versäumt. Sie sind unentbehrlich. Er wollte nichts davon hören. Sie werden nach solchem Weglaufen nie wieder eine Anstellung finden. Ich werde Ihr Salär für den laufenden Monat einbehalten. Was er mit solchen Aussagen erreichte, war nur, dass ich mit einer scheinbar nachgiebigen Verbeugung beschloss, das Haus schon vor dem 1. und zwar sofort zu verlassen. Louis empfing mich in seiner schönen Dreizimmerwohnung mit der aufgeräumtesten Herzlichkeit und hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir den so wichtigen Zirkularkreditbrief für unsere Reise zu überhändigen. Dieser stellte die Bestätigung der Bank dar, dass der zu ihren Lasten reisende Abhebungen bis zur Höhe der Gesamtsumme vornehmen könne. Sodann übergab er mir nicht nur das Eisenbahnbillett nach der portugiesischen Hauptstadt und die Schiffskarte nach Buenos Aires, sondern auch eine genaue Kopie seines Siegelrings, die er sinnvollerweise hatte anfertigen lassen. Dazu Skizzenbuch, Zeichenstifte, ein Päckchen Visitenkarten mit unserem Namen und seiner Adresse obendrein. 2 Wochen und ein Tag noch und ich rollte ihr entgegen, dieser Weite. Wohl installiert in einem spiegelgeschmückten, graublüschenden Halbcoupé erster Klasse des Nord-Süd-Express. Am Fenster, den Arm auf die Klapplehne der Sofabank gestützt. Mich verlangte nach keiner Beschäftigung, keiner Lektüre. Zu sitzen und zu sein, was ich war. Welche Unterhaltung sonst noch bedurfte es? Die Dämmerung sank, das Licht ging an. Und noch schmucker erschien darin meine Privatbehausung. Bonsoir, Monsieur. Ich begab mich ein paar Wagen weiter zum Waggon-Restaurant, dessen korrekter Vorsteher mich unter einladendem Gestenspiel zu meinem Platz geleitete und mir den Stuhl unterschob. Ich wünsche recht guten Appetit, mein Herr. Danke. Ihre Jugend wird es daran nicht fehlen lassen. An dem Tischchen saß bereits mit den Hors d'oeuvre beschäftigt ein älterer Herr. Zierlich von Figur etwas, altmodisch gekleidet und mit grauem Bärtchen, der, als ich artig den Abendgruß bot, mit Sternenaugen zu mir aufsah. Fahren Sie bis Lissabon? Ja, eine weite Reise. Wohl die weiteste, die Sie bisher unternahmen? Aber eine verschwindende Strecke im Vergleich mit all denen, die noch vor mir liegen. Sieh da, Sie sind drauf und dran, eine ernstliche Inspektion dieses Sternes und seiner gegenwärtigen Bewohnerschaft vorzunehmen. Seine Bezeichnung der Erde als Stern tat es mir sonderbar an, im Zusammenhang mit der Beschaffenheit seiner Augen. Er hatte die Suppe abgelehnt und saß müßig mir gegenüber. Wissen Sie, woran Sie mich erinnern? Ich bitte es mir zu sagen. An eine Seelilie. Das klingt nicht wenig schmeichelhaft? Nur, weil es Ihnen wie der Name einer Blume klingt. Die Seelilie ist aber keine Blume, sondern eine festsitzende Tierform der Tiefsee. Ah. Zum Kreis der Stachelhäuter gehörig. Und davon wohl die altertümlichste Gruppe. Solche an ihrem Ort gebundenen Tiere neigen zu blumenhafter Form. Will sagen zu einer stern- und blütenartigen Rundsymmetrie. Der Haarstern von heute, Nachkomme der frühen Seelilie, sitzt nur noch in seiner Jugend an einem Stiele im Grunde fest. Dann macht er sich frei, emanzipiert sich und abenteuert schwimmend und kletternd an den Küsten herum. Man ist versucht, den Neuling der Beweglichkeit ein wenig zu beraten. Übrigens Kuckuck. Einen Augenblick dachte ich, es sei nicht so ganz richtig mit ihm, verstand aber dann, dass er, obwohl so viel älter als ich, sich mir vorgestellt hatte. Venosta. Marquis, Ihr Venosta? Bitte. Von der Luxemburger Linie nehme ich an. Ja. Ich habe die Ehre, eine römische Tante von Ihnen zu kennen. Contessa Paulina Centurione, die ja eine geborene Venosta ist, vom italienischen Stamm. Sie haben, wie Sie wissen, überall Vettern und Nebenverwandte, Herr Marquis. Meine Beschlagenheit darf Sie nicht überraschen. Geschlechts- und Abstammungskunde ist mein Steckenpferd. Besser gesagt, meine Profession. Professor Kuckuck, Paläontolog und Direktor des Naturhistorischen Museums in Lissabon. Eines noch nicht genügend bekannten Instituts, dessen Gründer ich bin. Ich kann wohl sagen, Herr Professor, dass ich Glück gehabt habe mit meiner Tischanweisung. Oh, durchaus meinerseits. Er zog sein Täschchen und reichte mir eine Karte hinüber, was mich bestimmte, ihm auch meine, das heißt diejenige Lulus zu geben. Auf seiner fand ich seine Vornamen, Antonio José, seinen Titel, sein Amtsverhältnis und seine Lissabonner Adresse. Ich bin jetzt 57. 25 Jahre sind es schon, dass ich nach Portugal kam. Ich habe ein Landeskind geheiratet, eine geborene da Cruz, und habe eine Tochter, ein reizendes Kind. Suzu nennen wir sie. Nicht Sasa? Nein, nein, Suzu. Es kommt von Susanna. Woher mag Sasa kommen? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ich bin dem Namen gelegentlich begegnet. Und Sie, Herr Professor, waren in Paris gewiss im Auftrage Ihres Museums. Sie erraten es. Ziel meiner Reise war, vom Paläontologischen Institut ein paar uns wichtige Skelettfragmente zu erwerben. Schädel, Rippen und Schulterblatt einer längst ausgestorbenen Tapirart, von der über viele Entwicklungsstufen hin unser Pferd abstammt. Wie, das Pferd stammt vom Tapir? Und vom Nashorn. Jener Stammtapir lebte im Zeitalter des Eozäns. Im Eozän? Ich verspreche Ihnen, Professor Kuckuck, mir das Wort zu merken. Wann schrieb man das Eozän? Kürzlich. Es ist Erdenneuzeit, etwelche 100.000 Jahre zurück, als zuerst die Huftiere aufkamen. Vielleicht wird es Sie interessieren, dass wir Spezialisten beschäftigen, die nach den Skelettfunden all die vergangenen Tierformen höchst anschaulich und lebensvoll rekonstruieren. Wie auch den Menschen von einst. Den Menschen des Eozäns. Das wird ihn schwerlich gekannt haben. Das organische Leben auf Erden ist schlecht gerechnet 550 Millionen Jahre alt. Bis zum Menschen hat es sich Zeit genommen. Sie sehen mich außerordentlich gepackt durch Ihre Angaben, Herr Professor. Ich war es. Ich war außerordentlich gepackt. Schon jetzt und dann in immer wachsendem Maß. Mit so gespannter, mein innerstes erfüllender Anteilnahme hörte ich diesem Mann zu, dass ich fast ganz das Essen darüber vergaß. Ob ihm noch eine ebenso lange Frist bevorsteht, dem Leben wie die, die hinter ihm liegt, kann niemand sagen. Seine Zähigkeit ist freilich enorm, besonders in seinen untersten Formen. Und doch, die Zeit der Bewohnbarkeit eines Sterns ist begrenzt. Es hat das Leben nicht immer gegeben und wird es nicht immer geben. Das Leben ist eine Episode. Und zwar im Maßstabe der Äonen eine sehr flüchtige. Das nimmt mich ein für dasselbe. Vorgebeugt saß ich und hörte dem kuriosen Reisegefährten zu, der mir vom Sein sprach, vom Leben, vom Menschen und vom Nichts, aus dem alles gezeugt sei und in das alles zurückkehren werde. Zweifeln Sie nicht, dass alles sein, dass die Natur eine geschlossene Einheit bildet. Vom einfachsten leblosen Stoff bis zum lebendigsten Leben. Erregt lauschte ich dem, wohl wissend, dass es ein Vorzug war, diese Mitteilungen zu empfangen. Ein Vorzug, den ich meiner Vornehmheit verdankte. Dem Umstande, dass ich der Marquis de Venosta war und in Rom meine Contessa Centurione zur Tante hatte. Der Mensch muss das Tierische bewahren, wie das Leben das Unorganische in sich bewahrt. Und wie es sich verhält in der übrigen Natur, so auch in der Menschenwelt. Auch hier ist immer alles versammelt. Alle Zustände der Kultur und Moral. Alles vom Frühesten bis zum Spätesten, vom Dümmsten bis zum Gescheitesten, vom Urtümlichsten, Dumpfesten, Wildesten bis zum Höchst- und Feinstentwickelten. Ich werde Ihnen, lieber Marquis de Venosta, jedoch nicht vorenthalten, was den Homo sapiens auszeichnet, vor aller anderen Natur, der organischen und dem bloßen Sein, und was wahrscheinlich zusammenfällt mit dem, was hinzugekommen sei, als er aus dem Tierischen trat. Es ist das Wissen von Anfang und Ende. Sein sei nicht Wohlsein, es sei Lust und Last, und alles raumzeitliche Sein, alle Materie habe Teil. Sei es auch im tiefsten Schlummer nur an dieser Lust, dieser Last, an der Empfindung, welche den Menschen, den Träger der wachsenden Empfindung, zur Allsympathie lade. Zur Allsympathie. Kuckuck stützte sich mit den Händen auf die Tischplatte, um aufzustehen, wobei er mich ansah mit seinen Sternenaugen und mir zunickte. Gute Nacht, Marquis de Venosta. Wir sind, wie ich bemerke, die Letzten im Speisewagen. Es ist Zeit, sich schlafen zu legen. Lassen Sie mich hoffen, Sie in Lisboa wiederzusehen. Schlafen Sie wohl. Träumen Sie vom Sein und vom... Ich sah Professor Kuckuck nicht mehr im Trubel des Bahnsteigs, noch auf dem Platz vor dem maurisch anmutenden Bahnhofsgebäude, wohin ich dem Gepäckträger zu einem offenen Einspänner folgte. Der Tag war licht und sonnig, nicht allzu warm. Bevor ich dem Kutscher das Hotel, wo ich telegrafisch Quartier gemacht hatte, nennen konnte, nannte er selbst es mir. Savoy Palace. Intelligent über mich verfügen. Set exakt. Auf diese Unterkunft schätzte er mich ein. Dorthin schien ich ihm zu gehören. Mein Absteigequartier war in der Tat palastartig. Unbeschwert wie ein Spaziergänger schlenderte ich durch die Halle zur Rezeption, wo es denn nun kein Erröten und kein Zurücktreten mehr gab, sondern als Antwort auf meinen Namen nichts als verständnisinnig bewillkommendes Lächeln. Erfreute Verbeugungen, das zarteste Ersuchen, vielleicht, wenn es genehm wäre, das Meldeblatt allenfalls mit den notwendigsten Angaben auszufüllen. Ein Herr im Cutaway fuhr mit mir hinauf zum ersten Stock, um mich dort in das mir reservierte Appartement, Salon und Schlafzimmer, nebst gekacheltem Bad einzuführen. Der Anblick dieser Räume, deren Fenster auf die Avenida da Liberdade hinausgingen, entzückte mich mehr, als ich merken lassen durfte. Etwas unausgeschlafen entschloss ich, für heute meine Aktivität auf einige Umschauen der Stadt zu beschränken und machte mich nach dem Café dazu auf. Ich ließ mich vor einem der Cafés an einem Tischchen nieder, verzeihen Sie, um meinen Herr, die Tee zu nehmen. Eines eben erst angelangten mir Menschen, benachbart saß eine dreiköpfige Gruppe von Herrschaften. Der begreiflicherweise nur diese spricht, nicht verständigen kann. Es waren zwei Damen, Wunsch, Mutter und Tochter aller Vermutung nach, in Gesellschaft eines Herrn von kaum mittleren Jahren mit Adlernase und Brille. Dessen Haar unter dem Panama-Hut ihm lang und künstlerisch über den Rockkragen hing. Das Haus, das ich meine, doch meine Neugier und zarte Anteilnahme galt vor allem den beiden Frauen. Und ausdrücklich merke ich an, dass dieses Entzücken mir von keiner der beiden Figuren für sich, sondern dass ihre Zweiheit es war, was es mir so antat. Über die Transportmittel zu informieren, die mir für den kleinen Ausflug dorthin zur Verfügung stehen. Die junge Person, 18-jährig, wie ich schätzte, erinnerte mich auf den ersten Blick zum Stutzen an Sasa. Ich bitte, mein Herr. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Nicht alle gleich empfehlenswert, wie ich besser hinzufüge. Nur, dass ihre Hübschheit sozusagen nachweisbarer war. Aufrichtiger, naiver als diejenige von Lulus Freundin, bei der alles nur besser nicht genau zu prüfendes Blendwerk war. In die unmittelbare Nähe der Rua Joao de Castillo. Den südlichen Elfenbeinton der Haut hatte Susu, so nannte ich sie nun einmal sogleich, mit ihrer Mutter gemein. Ausgezeichnet. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Deren Typ und Tenue freilich von ganz anderer Art. Imposanter, um nicht zu sagen, majestätischer war. Entschuldigen Sie den Frohsinn eines Kindes, mein Herr. Aber ich bin Madame Kuckuck aus der Rua Joao de Castillos. Nein. Dies ist meine Tochter Susanna. Dies Herr Miguel Hurtado, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter meines Gatten. Und ich gehe wohl nicht fehl mit der Annahme zu dem Reisegefährten Don Antonio Chausses, dem Marquis de Venosta, zu sprechen. Mein Mann hat uns heute bei seiner Ankunft von der Begegnung mit Ihnen erzählt. Ich dachte bei mir, entzückt, im Schutz dieser Mutter war das Töchterchen das sicherer aufgehoben als unter jeder männlichen Chaperonage. Sie dürfen sich nicht wundern, dass Ihre Erkundigung mich amüsierte. Sie erkundigen sich viel. Schon auf dem Platz habe ich Sie beobachtet, wie Sie jeden dritten Passanten anhielten, um sich nach irgendetwas zu erkundigen. Und jetzt erkundigen Sie sich bei Don Miguel nach unserer eigenen Wohnung. Du bist vorlaut zu suchen. Verzeih, Mama, aber alles ist vorlaut, was man in jungen Jahren sagt. Und der Marquis, der ja selbst noch jung ist, ist selbst ein bisschen vorlaut gewesen, indem er von Tisch zu Tisch ein Gespräch anfing. Übrigens habe ich ihm gar nicht gesagt, was ich sagen wollte. Vor allem wollte ich ihm versichern, dass Papa uns beim Wiedersehen keineswegs gleich zuerst und Hals über Kopf von seiner Begegnung mit ihm erzählt hat, wie es fast aus deinen Worten hervorzugehen schien. Er hat uns erst eine Menge anderes erzählt, bevor er ganz beiläufig erwähnte, auch dass er mit einem Herrn de Venosta zu Abend gegessen. Auch mit der Wahrheit, mein Kind, darf man nicht vorlaut sein. Mein Gott, Mademoiselle, es ist eine Wahrheit, an der ich nie gezweifelt habe. Ich bilde mir nicht ein. Das ist gut. Das ist gut, dass Sie sich nicht einbilden. Ein junger Mann, der so heißt, Cher Maman, und dabei zufällig so gut aussieht, ist sehr in Gefahr, sich allerlei einzubilden. Mademoiselle Susanna sollte die weit größere Gefahr nicht verkennen, in der sie bei ihrem Aussehen selbst schwebt, sich etwas einzubilden. Hinzu kommt die natürliche Versuchung zum Stolz auf einen solchen Papa und solche Mama. Verneigung gegen die Signora. Susu errötete. Was er für hübsche Zähne hat. Gewissermaßen für ihre Mutter, die an Erröten nicht im Entferntesten dachte. Aber er zeigt sie ja immer. Vielleicht aber auch aus Eifersucht auf sie. Offenbar will er es hören. Es gab eine etwas verlegene Stockung des Gesprächs. Herr Hurtado rückte an seiner Brille. Marquis, ich habe Ihnen Monsieur Hurtado als einen wissenschaftlichen Mitarbeiter meines Mannes vorgestellt. Das wollte sagen, er ist ein vorzüglicher Tiergestalter, der für unser Museum nicht nur alle möglichen zeitgenössischen Tiere aufs Natürlichste nachbildet, sondern auch die Kunst übt, an der Hand von fossilen Resten nicht mehr existierender Geschöpfe ihre Erscheinung höchst überzeugend wiederherzustellen. Daher das Haar auf dem Rockkragen, dachte ich. Aber Madame, es wäre nicht unbedingt nötig. Aber Monsieur Hurtado, besser könnte dies alles sich gar nicht treffen. Denken Sie, auch von Ihrer bewundernswerten Tätigkeit hat mir der Herr Professor ja unterwegs erzählt. Und nun lässt mich mein gutes Glück beim ersten Schritt in die Stadt Ihre Bekanntschaft machen. Welche Freude! Fallen Sie ihm doch gleich um den Hals! Die Bekanntschaft mit uns kommt wohl gar nicht in Vergleich mit der, die Sie da bejubeln. Und dabei sehen Sie nicht im Mindesten so aus, Marquis, als ob Ihnen die Wissenschaften besonders nahe lägen. Ihr Interesse gilt in Wahrheit wohl eher dem Ballett und den Pferden. Man hätte sich um Ihr Reden wohl gar nicht kümmern sollen. Mein Fräulein, das Pferd hat mit dem Tapir des Eozäns von Weitem sehr viel zu tun, aber es bleibt Ihnen unbenommen in mir, einen Fonds von den seichtesten Interessen zu sehen, der für das Höhere, für den Kosmos und die Allsympathie gar keinen Sinn hat. Das steht Ihnen frei. Wie gesagt, nur könnte es sein, dass Sie mir Unrecht damit täten. Es wäre an dir, Susu, zu erklären, dass das nicht deine Absicht war. Aber Susu schwieg verstockt. Mein liebes Kind, ein junges Mädchen muss es lernen, zwischen Züchtigkeit und Stachlichkeit zu unterscheiden. Und doch war es gerade diese Stachlichkeit, die mir Hoffnung machte, eines Tages, so knapp mir die Tage waren, diese reizend geschürzten Lippen küssen zu können. Mademoiselle liebt die Neckerei, Herr Marquis. Wir Männer müssen das hinnehmen. Und wer von uns wäre nicht gern bereit dazu? Mich neckt sie auch immer und nennt mich den Ausstopfer. Dabei bin ich freilich zu Besserem übergegangen, zur Dermoplastik, vom Handwerk zur Kunst und brauche keine toten Tiere mehr, um scheinbar höchst lebendige zur Anschauung zu bringen. Ich beglückwünschte Hurtado zu der prächtigen Aufgabe und versicherte ihm, möglichst viel von seinem bisherigen Schaffen sehen zu wollen, bevor mein Schiff in einer Woche gehe, mein Schiff nach Buenos Aires. Kommen Sie doch einfach morgen früh. Gegen 11 Uhr zu dem Museum. Rua de Prata. Der Professor, sowohl wie auch meine Wenigkeit, werden anwesend sein zum Zwecke eines Rundgangs. Wundervoll. Bleiben Sie doch zum Mittagessen. Mit Hoheit tat sie den Vorschlag. Und dass ich diese mit artigster Überraschung und Dankbarkeit annahm, brauchte ich nicht zu versichern. Nach geschehener Abmachung erhob man sich zum Gehen. Nicht nur Herr Hurtado, sondern auch Madame Kuckuck und Susu reichten mir zum Abschied die Hand. Ich rede nicht gern nach Leisung. Darum schob ich es auf, Ihnen zu sagen, dass es nicht meine Absicht war, Ihnen Unrecht zu tun. Ich war so verblüfft über die plötzliche Milderung Ihrer Stachlichkeit, Mademoiselle Zaza, dass ich Sie aus Versehen Zaza nannte. Zaza? Susu! Susu! Excusez-moi, bévue, je vous en prie! Während ich am maurischen Hauptbahnhof vorbei durch die enge Rua du Principe in mein Hotel zurückkehrte, schalt ich mich wegen des Ausgleitens meiner Zunge. Sasa. Die war nur sie selbst gewesen. Zu zweit nur mit ihrem verliebten Lulu. Nicht mit einer stolzen, uriberischen Mutter. Und das war doch ein gewaltiger Unterschied. Das Museo Ciências Naturales von Lissabon erreicht man von der Rua Augusta aus in wenigen Schritten. Die Fassade des Hauses ist unscheinbar, ohne Freitreppenaufgang, ohne Säulenportal. Man tritt eben ein und findet sich sogleich noch vor dem Durchschreiten der Drehsperre überrascht von der Weite und Tiefe der Vorhalle, die den Besucher bereits mit einem das Gemüt ergreifenden Naturbilde begrüßte. Man erblickte nämlich, ungefähr in ihrer Mitte, einen bühnenartigen Aufbau mit grasigem Boden, in dessen Hintergrund ein Waldesdickicht, teils gemalt, teils wirklich aus Stämmen und Laub bestehend, dunkelte. Davor aber, als er eben daraus hervorgetreten, stand im Grase auf schlanken, enggestellten Beinen ein weißer Hirsch. hochgekrönt, mit ausladendem Geweih aus Schaufeln und Spießen, würdevoll und zugleich wachsam flüchtig von Ansehen. Herr Marquis, ich sah Sie gefesselt von unserem Empfangsherrn, dem weißen Schaufler. Sehr begreiflich. Ein gutes Stück. Nein, nicht ich habe es auf die Beine gestellt. Das ist von anderer Hand geschehen, vor meiner Verbindung mit dem Institut. Sie sind Weidmann, nehme ich an. Nur gelegentlich, Herr Hurtado, nur wenn gerade die gesellschaftlichen Umstände es mit sich bringen. Der Herr Professor erwartet Sie. Darf ich nach links bitten? Links am Korridor lag Kuckucks Büro. Er erhob sich vom Schreibtisch bei unserem Eintritt, indem er die Arbeitsbrille von seinen Sternenaugen nahm, die ich mit einer Empfindung wiedererkannte, als hätte ich sie vor dem im Traum gesehen. Seine Begrüßung war herzlich. Machen wir uns auf unseren Rundgang, Marquis? So taten wir. Einzelne Besucher, Leute, die das gewiss populäre Eintrittsgeld zu erlegen gehabt hatten, begegneten uns führerlos, da ihr gesellschaftlicher Rang keinen Anlass zu besonderer Betreuung gab. In mir glaubten sie wahrscheinlich einen ausländischen Prinzen zu sehen, dem die Verwaltung die Honneurs des Hauses machte. Ich leugne nicht, dass mir das angenehm war. Da, von einer rotsamtenen Sperrkordel eingefasst, war wahrhaftig ein Dinosaurier in voller Lebensgestalt aufgebaut. Das ungefüge Wesen angehend, das, von der Natur verdrossen fallen gelassen, hier anhand seiner versunkenen Reste treulich wiederhergestellt war, war ich sehr ergriffen von seinem Anblick. Lass dir's nicht nahe gehen. Gewiss, du bist verworfen worden und kassiert wegen Maßlosigkeit, aber du siehst, wir haben dich nachgebildet und gedenken dein. Und doch war nicht einmal auf dieses Renommierstück des Museums meine Aufmerksamkeit voll versammelt, sondern wurde durch gleichzeitige Anziehungen abgelenkt. So geht es ja an Museen und Ausstellungen. Sie bieten zu viel. Die stille Vertiefung in einen oder wenige Gegenstände aus ihrer Fülle wäre für Geist und Gemüt wohl ergiebiger. Schon wenn man vor den einen tritt, ist der Blick zu einem anderen vorangeschweift, dessen Anziehung die Aufmerksamkeit für jenen beirrt und sofort durch die Flucht der Erscheinungen. Übrigens sage ich das aus einmaliger Erfahrung, denn ich habe später kaum je wieder solche Belehrungsstätten besucht. Wie könnte ich all die Tiere nennen und loben, die das Museum zur Anschauung brachte? Die Vögel, das Krokodil, die Robben, Fuchs, Luchs, Faultier und Vielfraß. Ja, auch den Jaguar im Baum oder den Schimpansen. Das zottige Mammut, das es nicht mehr gibt. Und, gehüllt in lappige Dickhaut, das Nashorn, das es noch gibt. Obgleich es nicht danach aussieht. Aber der Mensch, Herr Professor, Sie haben mir doch den Menschen versprochen. Wo ist er? Im Souterrain. Das Souterrain war künstlich beleuchtet. Wo wir gingen, da waren hinter Glasscheiben kleine Theater, plastische Szenen in natürlicher Größe aus dem Frühleben der Menschen in die Wand eingelassen. Und vor jeder verweilten wir, unter den Kommentaren des Hausherrn. Du mein Gott, was hockte da klein und beflaumt in scheuer Gruppe beisammen, als beriete man sich in schnalzender, gurrender Vorsprache, wie auf dieser Erde, die man, beherrscht von weit günstiger ausgestatteten, stärker bewaffneten Wesen vorgefunden, ein Durchkommen, ein Auskommen zu finden sei. Und doch wussten sie schon, meiner Überzeugung nach, und besprachen es heimlich im Hocken, dass sie aus feinerem Holze geschnitzt waren als alle anderen. Nicht trennen konnte ich mich von den Neandertalern. Dann aber ebenso wenig von dem Sonderling, der vor vielen Jahrhunderttausenden einsam in nackter Felsenhöhle kauerte und mit seltsamem Fleiß die Wände mit Bildern von Wisenten, Gazellen und anderem Jagdgetier, auch Jägern dazu bedeckte. Seine Gesellen betrieben wohl draußen die Jagd in Wirklichkeit. Er aber malte sie mit bunten Säften. Mein Kopf war heiß auf leicht fiebrige Weise von dringlichem Schauen. Den Professor hörte ich sagen, nun hätten wir alles gesehen und könnten wieder hinaufsteigen und weiter hinauf sodann in die Rua Joao de Castillos, wo uns seine Damen zum Frühstück erwarteten. Fast hätte man es vergessen können über solcher Besichtigung. Dabei hatte ich es keineswegs vergessen. Vielmehr den Gang durchs Museum geradezu als Vorbereitung betrachtet zum Wiedersehen mit Mutter und Tochter. Herr Professor, ich habe zwar noch nicht viele Museen besichtigt in meinem jungen Leben, aber dass Ihres eines der ergreifendsten ist, steht mir außer Frage. Nun aber, so ungern ich von hier scheide, dürfen wir Signora Kuckuck und Mademoiselle Suzum keinen Preis auf uns warten lassen. Mutter und Tochter, auch damit hat es eine ergreifende Bewandtnis. Ein Geschwisterpaar gut, es hat gleichfalls oft großen Zauber, aber Mutter und Tochter, ich... Ich sage es ganz frei und möge es auch etwas fiebrig klingen, geben doch das reizendste Doppelbild ab auf diesem Sterne. Und so wurde ich denn in das Zuhause des Mannes eingeführt, dessen Gespräch auf der Reise mein Inneres in so starke Bewegung versetzt hatte. Dieses Domizil, in dessen erhöhte Gegend ich meine Blicke von der unteren Stadt schon oftmals suchend emporgewandt hatte. Sie reisen also weiter nach Argentinien? Ja, Madame. Ich besuche die Familie Meyer, deren Bekanntschaft meine Eltern in Trouville gemacht und deren Gastfreundschaft mich erwartet. Senora Kuckuck da Cruz begrüßte uns, das heißt besonders mich, in dem höchst bürgerlichen kleinen Salon mit so viel vollendeter Würde, als umgäbe sie ein fürstlicher Empfangssaal. Diese Leute heißen einfach Meyer, aber auch Novaro, denn dies ist der Name ihrer Kinder, eine Tochter und ein Sohn, die aus Frau Meyers erster Ehe stammen. Der Eindruck, den diese Frau am Vortage auf mich gemacht, verstärkte sich beim Wiedersehen nur noch beträchtlich. Sie ist aus Venezuela gebürtig und hatte sich in sehr jungen Jahren einem Argentinier in staatsamtlicher Stellung vermählt, der bedauerlicherweise in der Revolution von 1890 erschossen wurde. Sie hatte Wert darauf gelegt, sich in einer anderen Toilette zu zeigen als gestern. Und wie ohne Tadel wohlerhalten war die Figur in ihrer Strackheit. Bei hochgetragenem Kopf, der immer unter den Lidern, fast müde vor Stolz, auf mich hinabblickte. Nach Einhaltung eines Trauerjahres hat sie dem reichen Konsul Meyer die Hand zum Ehebunde gereicht und ist mit ihm und ihren Novaro-Kindern in sein Stadthaus zu Buenos Aires und auf seine weitläufige, von der Stadt ziemlich entfernt, in den Bergen gelegene Besitzung El Retiro gefolgt, wo die Familie nun fast immer lebt. Ich leugne nicht, dass die Frau mich einschüchterte und mich zugleich durch eben die Eigenschaften, vermögadiere sie es tat, außerordentlich anzog. Senora Meyer ist wohl eine Schönheit. Susu stand dabei meinem Alter und Interesse doch noch näher als Senora Maria Pia. Den Vornamen hörte ich von dem Professor. Ich weiß es nicht, Mademoiselle, aber da sie so bald wieder einen Bewerber gefunden hat, nehme ich an, dass sie nicht hässlich ist. Wie freute es mich, die hübschen Zipfel ihres Haars vor den Ohren, ihre geschürzte Oberlippe, den Schmelz ihrer Zähne, diese reizende Kinn- und Kehllinie, den unwirsch forschenden Blick dieser schwarzen Augen unter den ebenmäßigen Brauen wiederzusehen. Das steht auch von den Kindern, diesen beiden Novaros zu vermuten. Wissen Sie schon Ihre Vornamen? Ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern Sie erwähnt hätten. Aber ich wette, dass Sie ungeduldig sind, Sie zu erfahren. Warum? Ich weiß nicht. Sie haben mit unverkennbarem Interesse von dem Pärchen gesprochen. Gewiss, Senora Maria Pias rassige Hoheit beeindruckte mich bis zur Erschütterung. Aber der Schlag meines Herzens galt doch ihrem liebreizenden Kinde. Dessen bin ich mir gar nicht bewusst. Ich habe ja noch gar keine Vorstellung von ihnen. Aber ich gebe zu, dass das Bild anmutigen Geschwistertums von jeher einen gewissen Zauber auf mich ausgeübt hat. Und die Idee, dass diese Susu, die Sasa des auf Reisen befindlichen Louis Venosta sei oder werden müsse, setzte sich immer eigensinniger in meiner Vorstellung fest. Ich bedauere, Ihnen so einzeln und allein entgegentreten zu müssen. Erstens kann das Einzelne allein genug Zauber besitzen. Und zweitens? Zweitens? Ich habe gänzlich gedankenlos erstens gesagt über ein... Zweitens verfüge ich nicht, höchstens, dass es noch andere reizende Kombinationen gibt, als die Geschwisterliche ließe sich an zweiter Stelle bemerken. Patati patata. Man sagt nicht so, Susu. Der Marquis wird sich Gedanken über deine Erziehung. Man hob die Frühstückstafel auf und beschloss, einen botanischen Spaziergang zu unternehmen. Der Professor erklärte, dass er sich daran nicht beteiligen könne, sondern in sein Büro zurückkehren müsse. Wir gingen in wechselnder Anordnung. Manchmal schritten Don Miguel und ich zu Seiten Senora Kuckucks, während Susu voranschlenderte. An sehr wenigen Plätzen der Erde, außer diesem, gibt es noch Farnbäume. Manchmal fand ich mich auch allein an der Seite der stolzen Frau und sah Susu und Hurtado vor uns wandeln. Aber den Farngewächsen überhaupt, blütenlos und eigentlich auch samenlos, wie sie sind, schreibt der Glaube primitiver Menschen seit Urzeiten allerlei geheime Kräfte zu. Besonders, dass sie gut seien zum Liebeszauber. Pfui. Auch kam es vor, dass ich mit der Tochter ein Paar bildete, vor oder hinter der Signora und dem Dermoplastiker, der sich aber öfter zu mir gesellte, um mir Erklärungen über die Landschaft, die Wunder der Pflanzenwelt zu geben. Wie meinen Sie das, Mademoiselle? Warum diese derartig emotionale Rückäußerung auf eine so wissenschaftlich-sachliche Erwähnung? Und so, gestehe ich, war mir es am liebsten, weil so jenes Verleugnete zweitens zu seinem Rechte kam. Und ich Mutter und Tochter in reizender Kombination vor mir sah. Gegen welchen Bestandteil wenden Sie sich? Gegen die Liebe oder gegen den Zauber? Das ist ein unanständiges Thema. Die Liebe? Wie hart. Man liebt das Schöne. Ihm wenden Sinn und Seele sich zu wie die Blüte der Sonne. Sie werden doch nicht die Schönheit mit dem einsilbigen Ausruf von vorhin bedenken wollen. Ich finde es äußerst geschmacklos, auf Schönheit die Rede zu bringen, wenn man sie selber zur Schau trägt. Sie sind recht gehässig, mein Fräulein. Im Übrigen sollte man nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashause sitzt. Wie schön sind Sie, Susu. Wie bezaubernd mit Ihren unvergleichlichen Haarzipfeln vor den kleinen Ohren. Ich kann mich an diesen Zipfeln gar nicht satt sehen und habe sie sogar schon gezeichnet. Das traf zu. Heute Morgen hatte ich im Speiseabteil meines Salons Lulus Aktzeichnungen von Sasa mit Susus Schläfenhaaren neben den Ohren versehen. Was? Sie haben sich erlaubt, mich zu zeichnen? Aber ja, mit Ihrer Erlaubnis oder ohne sie. Die Schönheit ist Freigut des Herzens. Ich wünsche, diese Zeichnung zu sehen. Ich verlange, dass Sie mir dieses Blatt ausliefern. Es sind mehrere. Ich werde darüber nachdenken, ob, wann und wo ich sie Ihnen vorlegen kann. Das Wann und Wo muss ich finden. Das Ob ist keine Frage. Und nun wechseln Sie endlich das Thema. Ja, aber gern. Also, zum Beispiel, darf ich fragen, ob Sie bzw. Ihre verehrten Eltern vielleicht mit Herrn und Frau von Hyon, dem luxemburgischen Gesandten und seiner Gattin, bekannt sind? Nein. Was geht uns Luxemburg an? Da haben Sie wieder recht. Für mich war es im Sinne meiner Eltern schicklich, dort Besuch zu machen. Nun habe ich wohl eine Einladung zum Déjeuner oder Dîner von da zu erwarten. Viel Vergnügen. Ich habe dabei noch einen Hintergedanken. Es ist der Wunsch, durch Herrn von Hyon seiner Majestät dem König vorgestellt zu werden. So, ein Höfling sind Sie auch. Wenn Sie es so nennen wollen. Patati patata, Sie wollen nur Eindruck machen mit Ihren Beziehungen. Ihre Frau Mama hat Ihnen verboten, patati patata zu mir zu sagen. Und im Übrigen... Maman, ich muss dir mitteilen, dass ich eben wieder patati patata zu dem Marquis gesagt habe. Wenn du dich mit unserem jungen Gaste zankst, so wirst du nicht weiter mit ihm gehen. Komm her und lass dich von Don Miguel führen. Ich werde unterdessen den Marquis zu unterhalten suchen. Wir vollzogen den Tausch. Ich habe Ihnen die Gesellschaft des Kindes doch wohl zu lange zugemutet, lieber Marquis. Der Jugend ist die Jugend meistens zu jung. Der Umgang mit der Reife ist ihr zuletzt, wenn nicht willkommener, so doch zuträglicher. Wie beglückend, Signora, in Ihrem Munde das Wort Jugend sich ausnimmt. Sie sprechen es mit der Güte der Reife. Die Jugend allein und für sich würde auch nicht das Entzücken hervorbringen, worin ich lebe. Mein Vorzug ist, dass ich die Schönheit im Doppelbilde als kindliche Blüte und in königlicher Reife mit Augen schauen darf. Ich sprach wunderhübsch und nicht ungnädig wurde meine Suade aufgenommen. Denn als ich mich am Fuße der Seilbahn, die meine Gesellschaft wieder zur Villa Kuckuck hinaufführen sollte, verabschiedete, um in mein Hotel zurückzukehren, ließ die Signora fallen, man hoffe doch, mich vor meiner Abreise gelegentlich noch zu sehen. Und so wurde stehenden Fußes für einen der nächsten Tage, den dritten von heute, die Verabredung zu einem morgendlichen Gastspiel getroffen, nach welchem ich zum Abschied noch einmal das Mittagsmahl der Familie teilen sollte. Nachdem ich mich über Maria Piers Hand geneigt und diejenige Susus, auch die Don Miguels, mit herzlichem Freimut geschüttelt, ging ich meines Weges. Die Gestaltung der nächsten Zukunft besitzt. Lissabon, den 25. August 1895. Teuerste Eltern, geliebte Mama, verehrt Mama. Und gleichfalls so lieber Papa, seit 10 Tagen wendet ihr mich auf hoher See und ich schreibe euch noch von meinem ersten Reiseziel aus der portugiesischen Hauptstadt. Ich werde euch, liebe Eltern, diesen von mir selbst so unvorhergesehenen Tatbestand einschließlich meines langen Schweigens erklären und hoffe damit, einen auf eurer Seite zu befürchtenden Unmut im Keime zu ersticken. Alles fing damit an, dass ich auf der Reise hierher Bekanntschaft eines hervorragenden Gelehrten namens Professor Kuckuck machte, dessen Gespräch, ich glaube es bestimmt, euren Geist, euer Gemüt ebenso gefesselt und inspiriert haben würde, wie es bei eurem Sohn der Fall war. Mein Verkehr in seinem Hause wurde sogleich freundschaftlich, aber ich gestehe, dass ich mit den Damen des Hauses nicht viel anzufangen weiß. Die Beziehung zu Ihnen hat sich in diesen Wochen nicht wahrhaft erwärmen wollen und würde das aller Voraussicht nach in noch so langer Zeit nicht tun. Nein, es ist der Hausherr, Professor K., an den ich mich halte. Die eigentliche Veranlassung meines Verweilens war aber eine andere, nämlich die folgende. Ich hielt es für nicht mehr als korrekt und glaubte, in eurem Sinne zu handeln, wenn ich die Stadt nicht wieder verließ, ohne bei unserem diplomatischen Vertreter, Herrn von Hyon, und seiner Gattin Karten abgegeben zu haben. Ich erhielt die Einladung zur Teilnahme an einem offenbar schon vor meinem Besuch anberaumten Herrenabend auf der Gesandtschaft und verbrachte einen sehr angenehmen Abend, den ich als einen natürlich eurer Erziehung zu dankenden persönlichen Erfolg verbuchen kann. Die Veranstaltung geschah zu Ehren des rumänischen Prinzen Juan Ferdinand, der, kaum älter als ich, mit seinem militärischen Gouverneur Hauptmann Zamfirescu eben in Lissabon weilte. Die Zahl der Geladenen war beschränkt. Sie übertraf kaum 10 Personen, doch herrschte, angefangen bei dem Empfang durch Bediente in Kniehosen und mit Fangschnüren an den galonierten Röcken, große Ansehnlichkeit. Nach Tische nun gar, als man es sich im Rauchsalon des Gesandten bequem gemacht hatte, den Kaffee einnahm und den Likören zusprach, fiel mir wie von selbst der Platz neben dem hohen Gaste zu. Und ich darf sagen, dass ich ihn sehr amüsierte. Und zwar mit den einfachsten Mitteln, die für ihn gerade die rechten waren. Am Ende der Soiree machte mir Herr von Hyon unter 4 Augen den Antrag, mich noch vor meiner Abreise seiner Majestät den König Don Carlos I. vorzustellen, der sich gleichfalls eben in der Hauptstadt befand. Da seine Majestät aufgrund verschiedener und hochpolitischer Umstände voller Sorgen war, könne meine Vorstellung als Einschaltung in den Gang der täglichen Routineaudienzen vielleicht auf den hohen Herrn zerstreuend und erfrischend wirken. Ihr werdet verstehen, liebe Eltern, dass bei meiner streng und freudig royalistischen Gesinnung und bei meinem enthusiastischen Hang, von dem ihr vielleicht nicht einmal viel wusstet, mich vor legitimer Majestät zu beugen, dieser Vorschlag des Gesandten starke Anziehungskraft für mich besaß. Was seiner Annahme entgegenstand, war die leidige Tatsache, dass die Anberaumung der Audienz einige Tage, 4 oder 5, in Anspruch nehmen würde und damit der Termin meiner Einschiffung auf der Kap Arkona überschritten war. So verschob ich dann meine Überfahrt auf ihre nächste Reise, also bis Ende September oder selbst Anfang Oktober. Mein lieber Ambassadeur, es ist mir ein Vergnügen, wie immer, auch Sie in der Stadt. Das Befinden der liebenswürdigen Madame de Huon ist vortrefflich, wie mich das freut. Wie mich das wahrhaft freut. Der König, wiewohl erst wenig über 30, hatte bereits gelichtetes Haar und war von etwas dicklicher Beschaffenheit. Gekleidet in eine olivgrüne Uniform mit roten Aufschlägen und nur einen Stern auf der Brust, in dessen Mitte ein Adler Zepter und Reichsapfel in den Fängen hielt, empfing er uns in seinem königlichen Schloss, stehend an seinem Schreibtisch. Und so denn, was für ein Adonis bringen Sie mir da heute? Ihr müsst, liebe Eltern, diese Bemerkung als eine rein scherzhafte, dem Tatsächlichen in nichts verpflichtete Courtoisie verstehen. Herr von Huon stellte mich vor. Mein lieber Marquis, willkommen in Lissabon. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass Ihr Name mir wohl bekannt und dass es mir eine Freude ist, einen jungen Sprossen des Hochadels eines Landes bei mir zu sehen, zu dem Portugal nicht zuletzt dank dem Wirken Ihres Herrn Begleiters in so herzlich freundschaftlichen Beziehungen steht. Sagen Sie mir, was führt Sie zu uns? Ich berichtete seiner Majestät von dem Geschenk der einjährigen Welt- und Bildungsreise. Dieser Reise, zu der ich mich von Paris, meinem Wohnsitz, aufgemacht und deren erste Station diese unvergleichliche Stadt sei. Ah, Lissabon gefällt Ihnen also? Sire, énormément. Welche Stadt? Was gesagt werden will, das ist, dass man in Euer Majestät den Herrscher eines der schönsten Länder der Erde, ja wahrscheinlich des schönsten überhaupt, zu verehren hat. Und dann das Volk. Der Herrscher über ein so faszinierendes Volk zu sein, wie sehr sind Euer königliche Majestät dazu zu beglückwünschen? Ja, nun ja, sehr hübsch, sehr artig. Ich danke Ihnen für den freundlichen Blick, lieber Marquis, den Sie auf Land und Leute von Portugal richten. Aber wollen wir uns nicht setzen? Ohne Zweifel hatte er ursprünglich die Absicht gehabt, die Audienz im Stehen abzuhalten und sie, da es sich ja eben nur um meine Vorstellung handelte, in wenigen Minuten zu... Der König, der Gesandt und ich nahmen Platz in Lederfauteuils vor dem mit einem gittergeschützten Marmorkamin, mit seiner Pendule, seinen Armleuchtern und seinen orientalischen Vasen auf der Platte. Herr von Huon wies mich mit den Augen auf die Gemälde hin, indem er zugleich auf den König deutete, der eben von einem geschnitzten Rauchtischchen einen silbernen Zigarettenkasten herüberholte. Ich verstand. Wollen Eure Majestät allergnädigst verzeihen, wenn meine Aufmerksamkeit vorübergehend abgelenkt wird von Ihrer Person durch diese Meisterwerke da, die zwingend meine Blicke auf sich ziehen. Ich darf sie doch näher in Augenschein nehmen? Das ist Malerei. Das ist Genie. Die Signatur ist mir nicht ganz erkennbar, aber eins wie das andere muss das vom ersten Künstler ihres Landes stammen. Dem ersten, wie man es nimmt. Die Bilder sind von mir. Ja, du mein Gott, vor solchem Können errötet der Dilettantismus. Für dilettantisch eben wird es gehalten. Man glaubt dem König nichts anderes als Dilettantismus. Es stellt sich da immer gleich der Gedanke an Nero und seine Qualis Artifex-Ambitionen ein. Bedauernswerte Menschen, die sich von solchem Urteil nicht frei zu vermachen vermögen. Sie sollten sich des Glücksfalles freuen, wenn sich das Höchste mit dem Höchsten, die Gunst erhabener Geburt mit derjenigen der Musen verbindet. Ich habe meine Freude, lieber Marquis, an Ihrer Empfänglichkeit, an der genießbaren Unbefangenheit, mit der Sie die Dinge, Welt, Menschen und Werke betrachten, der schönen Unschuld, mit der Sie es tun und um die Sie zu beneiden sind. Sie ist vielleicht nur auf der gesellschaftlichen Stufe möglich, die Sie einnehmen. Die Hässlichkeit und Bitternis des Lebens kennt man ganz nur in den Niederungen der Gesellschaft und an ihrer höchsten Spitze. Der gemeine Mann ist darin erfahren und der die Miasmen der Politik atmende Staatenlenker. Euer Majestät, Bemerkung ist voller Geist. Ich bin nicht blind für gewisse Schatten, die das Glück dieses glorreichen Landes verdunkeln wollen. Es ist mir nicht unbekannt, dass es auch hier, selbst hier muss ich sagen, gerade hier, nicht an Elementen fehlt. Elemente, die sich die Radikalen nennen, denen jedes Embarrassement, jedes politische oder finanzielle Ennui des Staates gerade recht ist, um für ihre Umtriebe Kapital daraus zu schlagen. Sie nennen sich die Männer des Volkes, obgleich ihre einzige Beziehung zum Volke darin besteht, dass sie dessen gesunde Instinkte zersetzen und es zu seinem Unglück, seines natürlichen Glaubens an die Notwendigkeit einer wohlgestuften Gesellschaftsordnung berauben. Wodurch? Indem sie ihm die ganz und gar widernatürliche und darum auch volksfremde Idee der Gleichheit einimpfen. Lieber Marquis, Sie legen Gesinnungen an den Tag, die nur zu loben sind. Der König nickte dem Gesandten mit hochgezogenen Augenbrauen zu, worüber dieser sich sehr freute. Gesinnungen übrigens, wie sie nicht nur ihrer Herkunft entsprechen, sondern auch ihnen persönlich und individuell, lassen Sie mich das hinzufügen, durchaus zu Gesichte stehen. Und während wir unsere tiefen Abschiedsverbeugungen darbrachten, hörte ich wohl, obgleich ich es scheinbar nicht hören sollte, das zwiefache Charmant, Charmant, mit dem der Monarch sich gegen Herrn von Lyon erkenntlich erwies. Und, liebe Eltern, 2 Tage später erhielt ich vom königlichen Hofmarschallamt ein Päckchen, enthaltend die Insignien des portugiesischen Ordens vom Roten Löwen 2. Klasse, den seine Majestät geruht hatte, mir zu verleihen, an karmoisinrotem Band um den Hals zu tragen, sodass ich mich also hinfort bei formellen Gelegenheiten nicht länger wie noch beim Gesandten im kahlen Frackanzug darzustellen haben werde. Ich weiß wohl, dass ein Mann seinen wahren Wert nicht in Emaille auf der Hemdbrust, sondern im tieferen Busen trägt. Aber die Menschen, ihr kennt sie länger und besser als ich, wollen das Sichtbare, den Augenschein, das Sinnbild und tragbare Ehrenzeichen. Und ich schelte sie nicht deswegen. Nur so viel für heute, treueste Eltern. Bald weiteres von meinen Erlebnissen und Welterfahrungen, die ich samt und sonders eurer Großmut zu danken haben werde. Euer in Zärtlichkeit treu gehorsamer Sohn, Lulu. Treu gehorsamer Sohn, Lulu. Dieses in wohlstudierter, leicht nach links geneigter Steilschrift hergestellte, teils deutsch, teils französisch abgefasste, eine ganze Anzahl der kleinen Briefbögen des Hotels Savoy Palace füllende Handschreiben mit der vom Oval umhüllten Unterschrift ging ab an meine Erzeuger auf Schloss Morrefuge bei Luxemburg. Mehrere Tage hatte ich an das Werkchen gewandt, das übrigens von einigen Verschleierungen am Anfang abgesehen mein Erlebtes ganz wahrheitsgemäß wiedergab. Die Sorgfalt, die ich für den Bericht aufgeboten, ist umso höher einzuschätzen, als ich die Zeit dafür mit meinem eifrigen, nur mit Mühe in den Grenzen der Diskretion gehaltenen Verkehr im Hause Kuckuck abzustehlen hatte, welcher sich, wer hätte es gedacht, hauptsächlich auf den Sport, den ich so wenig wie einen anderen je betrieben, das Tennisspielen mit Susu und ihrer Clubgesellschaft stützte. Jene Verabredung einzugehen und einzuhalten war keine kleine Keckheit von meiner Seite. Zumute war mir ganz ähnlich wie einst, als ich eine abenteuerliche und zwar beklommene, aber auch frohe Entschlossenheit im Herzen vor die militärische Aushebungskommission getreten war. Entschlossenheit ist... Ich ging also in den Club, legte meine Jacke ab, nahm mir ein Racket und begann, mich auf dem Platze im tendlichen, vertraulichen Gebrauch dieses hübschen Gegenstandes zu versuchen. Ich sandte einen Ball nach dem anderen mit Vor- oder Rückhandschlag übers Netz. Womöglich über dieses, denn meistens gingen meine Würfe ins Netz hinein oder sträflich weit über die Grenze des Gegenhofs hinaus. Ja, wenn ich mich allzu sehr ins Zeug gelegt hatte, selbst über die hohe Umgitterung des Spielplatzes hinweg ins Freie. Sieh da, der Marquis trainiert solo. Es sieht vielversprechend aus. Susu Kuckuck schlenderte heran. Nun, und jene Zeichnungen, Marquis, wo sind sie? Sie wissen, dass ich sie zu sehen, sie an mich zu nehmen wünsche. Aber Susu, ich konnte sie unmöglich mit hierher nehmen. Wo sollte ich sie lassen und wie sie ihnen hier vorlegen, wo wir jeden Augenblick Gefahr laufen würden, dabei ertappt zu werden? Was für eine Redensart, ertappt zu werden. Nun ja, diese träumerischen Erzeugnisse meines Gedenkens an sie sind nichts für die Augen Dritter. Die Frage ganz beiseite gelassen, ob sie etwas für die ihren wären. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mich Susu zu nennen? Ja, alle Welt nennt sie so und ich liebe diesen ihren Namen so sehr. Ich horchte auf, als ich ihn zum ersten Mal vernahm und habe ihn gleich in mein Herz geschlossen. Wie kann man einen Namen ins Herz schließen? Der Name ist ja mit der Person, die ihn trägt, unzertrennlich verbunden. Worin Sie sich hier üben, Marquis, das nennt man nicht Tennis. Das nennt man einem Mädchen den Hof machen. Ihr jungen Männer seid alle garstige, lasterhafte Buben, die auf das Unanständige aus sind. Wenn Sie weggehen wollen, so nehmen Sie mir die Möglichkeit, die Liebe zu verteidigen. Das will ich auch. Wir sind hier schon zu lange zu zweien. Erstens schickt sich das nicht und zweitens, denn wenn ich erstens sage, pflege ich es nicht an einem zweitens fehlen zu lassen, zweitens finden Sie ja wenig Geschmack am Einzelnen und entzücken sich vielmehr an Kombinationen. Sie ist eifersüchtig auf ihre Mutter, sagte ich, nicht ohne Freude zu mir selbst. Au revoir! Mochte doch auch die Rassekönigin es sein auf ihr Töchterlein. Das hätte der Eifersucht entsprochen, die mein Gefühl für die eine oft in sich hegte auf mein Gefühl für die andere. Ein- bis zweimal die Woche übte ich nun den Tennissport mit anschließendem intimen Déjeuner im Hause Kuckuck. Mein Spiel, das ich zuweilen als Susus Partner, zuweilen als ihr Gegner, zuweilen auch, wie es kam, fern von ihr auf dem anderen Felde übte, gewann sehr rasch an Ausgeglichenheit. Hätten sich dem Alleinsein mit ihr nur weniger Schwierigkeiten entgegengestellt. Die Gebote einer südlichen Sittenstrenge waren ihm eindrucksvoll, aber störend im Wege. Kein Gedanke daran, dass ich Susu von ihrem Haus zum Spiel hätte abholen dürfen. Wir trafen uns erst an Ort und Stelle. Auch keine Möglichkeit, den Heimweg vom Spielplatz zu Villa Kuckuck mit ihr zurückzulegen. Es verstehe sich, dass von selbst hatten wir immer Begleitung. Von der Undenkbarkeit irgendeines Tête-à-Têtes mit ihrem Hause selbst, vor oder nach Tische, im Salon oder wo auch immer, schweige ich ohnehin. Nur das Ausruhen auf einer der Bänke außerhalb der Umgitterung der Tennisplätze führte je und je einmal zu einem Gespräch mit ihr unter vier Augen, das denn regelmäßig mit der Anmahnung der Porträtzeichnungen begann. Dann machen Sie mir wieder den Hof, Louis. Ja, Raspeln es ist wahr. Sehen mich dringlich. Sie hatte angefangen, mich unter vier Augen zuweilen Louis zu nennen. Nein, ich soll sagen liebevoll. Aber das ist ein Lügenwort. Wie ich sie mit ihren blauen Susu Augen nannte. An, die, wie Sie wissen, nebst ihrem blonden Haar so überaus wundersam mit ihrem brünetten Teint kontrastieren, dass man nicht weiß, was man von ihnen denken soll. Und was wollen Sie? Worauf haben Sie es abgesehen bei Ihren schmelzenden Worten und Blicken? Auf etwas unsagbar Lächerliches, Absurdes und kindisch Unappetitliches. Sie wollen, dass wir uns umschlingen, der eine Mensch den anderen, und dass Sie Ihren Mund auf meinen drücken, wobei unsere Nasenlöcher kreuzweise stehen und einer des anderen Atem atmet, dass zwei gesittete Wesen sich aufführen wie Menschenfresser. Susu, ich bitte Sie, wie reden Sie von der Liebe und von dem, worauf sie hinaus will? Die Liebe will auf gar nichts hinaus. Sie will und denkt nicht über sich selbst hinaus. Sie ist nur sie selbst und ganz in sich selbst verwoben. Aber sie ist grundanständig und ihre so harschen Worte sind ihr weit voraus auf einem Wege, von dem sie nichts weiß, selbst wenn sie ihn kennt. Ich bitte Sie, wie reden Sie vom Kuss? Dem zartesten Austausch der Welt, stumm und lieblich wie eine Blume. Patati patata, alles nur Süßholzgeraspel, um uns in eure Bubenlasterhaftigkeit hineinzuschwatzen. Pfui! Der Kuss, der gar zarte Austausch, die Haut ist, was eure Liebe im Sinn hat, des Körpers bloße Haut. Und worauf ihr aus seid, das ist, mit uns zu liegen nackt, Haut an Haut, und uns das absurde Vergnügen zu lehren, wie ein armer Mensch des anderen dunstige Oberfläche abkostet mit Lippen und Händen, ohne dass sie sich schämten der kläglichen Lächerlichkeit ihres Treibens. Aber die Liebe, liebe Susu, durchzieht die ganze Welt. Wenn sie an der Straßenecke dem schmutzigen Bettlerkind, das zu ihnen aufblickt, nicht nur ein paar Centavos geben, sondern ihm auch mit der Hand, selbst wenn sie ohne Handschuhe ist, übers Haar streichen, obgleich wahrscheinlich Läuse darin sind, und ihm dabei in die Augen lächeln, worauf sie etwas glücklicher weitergehen, als sie vorher waren, was ist das anderes als die zarte Spur der Liebe? Ich will Ihnen etwas sagen, Susu. Überall sehen Sie die Spuren der Liebe. Die Menschen geben einander die Hand, das ist etwas sehr Gewöhnliches. Niemand denkt sich etwas dabei, außer denen, die lieben. Und diese Berührung genießen, weil ihnen weitere nicht erlaubt sind. Bei meiner Ehre schwöre ich, so sprach ich. Und nun geschah etwas ungemein Merkwürdiges. Susu nämlich gab mir die Hand. Ohne mich anzusehen, den Kopf abgewandt, reichte sie mir ihre rechte herüber. Und ich nahm sie und drückte sie, und sie erwiderte den Druck. In demselben Augenblick aber zog sie mit einem Ruck die Hand wieder aus der meinen. Und jene Zeichnungen, die Sie sich erlaubt haben? Wo bleiben sie? Warum überbringen Sie sie mir nicht endlich? Aber, Susu, ich habe das nicht vergessen. Ich bin auch nicht darauf aus, es in Vergessenheit zu bringen. Nur wissen Sie selbst, es fehlt an Gelegenheit. Ihre Fantasielosigkeit im Ausfinden einer Gelegenheit ist recht kläglich. Ich sehe, man muss Ihrem Ungeschick zu Hilfe kommen. Hinter unserem Haus ist eine Bank. In einem Oleandergebüsch. Schon mehr eine Laube. Da sitze ich gern nach dem Déjeuner. Und nun behalten Sie Ihre Hand für sich. Wir können nachher Shake Hands machen. Es hat keinen Sinn, dass wir uns zwischendurch alle Augenblicke die Hände drücken. Gewiss war ich glücklich über diese Verabredung. Doch versteht es sich, dass auch Beklommenheit mich ankam bei dem Gedanken, Susu die Bilder sehen zu lassen, was ja ein starkes Stück sein würde oder eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Hätte ich nur ohne die verwünschten, überkühnen Kunstblätter zum Stelldichein kommen dürfen. Ein Tag nach dem anderen verstrich, ohne dass ich der Vorladung Susus Folge geleistet hätte. Etwas kam dazwischen, ein Erlebnis von düsterer Festlichkeit, das mein Verhältnis zu dem Doppelbilde von einer Stunde zur anderen veränderte und verschob, indem es den einen Teil, den mütterlichen mit sehr starkem Licht, einem blutroten übergoss und den anderen, den reizend töchterlichen, dadurch ein wenig in den Schatten stellte. Allem voranzustellen ist, dass mein Aufenthalt in Lissabon sich allgemach seinem Ende näherte. Bereits schrieb man späte Tage bis September. Die Wiederkehr der Kap Arkona stand nahe bevor und bis zu meiner Einschiffung blieb kaum eine Woche. Das Herz voller Allsympathie durchwanderte ich eines Vormittags, ohne alle Begleitung, die Zimmer des Erdgeschosses, die Gänge des Souterrains von Kuckucks Schöpfung. Worauf ich nicht unterließ, beim Hausherrn, der doch wissen sollte, dass es mich wieder hierher gezogen, zu kurzer Begrüßung in seinem Büro vorzusprechen. Wie immer empfing er mich mit viel Herzlichkeit. Wussten Sie, mein lieber Marquis, dass heute der Geburtstag des Prinzen Luis Pedro, eines Bruders des Königs, ist? Aus diesem Anlass ist auf den morgigen Sonntagnachmittag eine Corrida de Toros, ein Stierkampf, angesetzt, dem der hohe Herr beiwohnen wird. Ich gedenke, mit meinen Damen und Herrn Hurtado das volkstümliche Schauspiel zu besuchen. Ich habe Karten dafür, Plätze auf der Schattenseite. Und ich habe auch eine für Sie. Wie denken Sie darüber? Ach, lieber Professor, ich bin eigentlich eher blutscheu und vielleicht nicht der rechte Mann für volkstümliche Metzeleien. Eine Corrida ist zwar eine ernste Sache, aber keine abscheuliche. Im Übrigen können Sie ja nach Belieben wegsehen und Ihre Aufmerksamkeit dem Festpublikum widmen. Gut, denn ich saß zwischen Kuckuck und Donna Maria Pia. Ihr strenges, südbleiches Gesicht im Schatten der Mantilla war unbeweglich. Aber ihr Busen hob und senkte sich in Beschleunigung. Und ich sah, ihrer Nichtachtung gewiss, dies Gesicht, diesen in unvollkommener Beherrschtheit wogenden Busen öfter an als das bespießte, im Rücken lächerlich klein beflügelte und etwas von Blut beronnene Opfertier. So nenne ich es, weil man sehr stumpf hätte sein müssen, um nicht die zugleich beklemmende und heilig belustigende, aus Jux, Blut und Andacht unvergleichlich gemischte Stimmung von freigegebener Urvolkstümlichkeit tief heraufgeholter Todesfestlichkeit zu spüren, die über dem Ganzen lag. Das ist Ribeiro, ein beachtlicher Junge. Aus der Gruppe der Kampfsportler löste sich einer der Espadas und nahm, da sonst jedermann sich zurückhielt, zusammen mit dem blutig wütenden Stier allein die Manege ein. Schon bei der Prozession war er mir aufgefallen, denn das Schöne und Elegante sondert mein Auge sogleich aus dem Gewöhnlichen aus. Die Zuschauermenge sprang jubelnd auf, rief Ribeiro und Teuro und klatschte. Ich selbst tat dies und neben mir die Rassekönigin mit dem wogenden Busen, die ich anblickte, abwechselnd mit der rasch sich auflösenden tiermenschlichen Schaugruppe. Da die gestrenge und elementare Person dieser Frau mir mehr und mehr eins wurde mit dem Blutspiel da unten. Ribeiro lieferte im Duett mit dem Teuro noch ein und das andere Glanzstückchen. Das Spiel zu enden, lief Ribeiro zu der liegen gelassenen Klinge. Stand dort, breitete in der üblichen einladenden Haltung ein Knie gebogen, den Mantel vor sich hin und sah ernsten Auges zu, wie der Stier mit eingelegtem Gewaffen, aber schon recht schwerfälligem Galopp, sich ihm nahte. Sehr ließ er ihn nahen. Ganz heran, griff im genauesten Augenblick den Degen vom Boden auf und stieß dem Tiere blitzschnell den schmalen und blanken Stahl bis halb zum Heft in den Nacken. Er sackte zusammen, wälzte sich massig, bohrte einen Augenblick die Hörner in den Grund, als gelte es das rote Tuch, legte sich dann auf die Seite und seine Augen verglasten. Es war in der Tat die eleganteste Art der Schlachtung. Ribeiro begleitete das bunte Maultiergefährt, das den Stier abholte, und kehrte nicht mehr zurück. Wir sahen noch zwei Stiere an, die weniger gut waren, wie auch der Espada, der den einen mit der Klinge so mangelhaft traf, dass er nur einen Blutsturz bekam, aber nicht viel. Ich sah all dem nur mit einem Auge zu, nur soweit es mich nicht störte im Anschauen der Frau, deren Bild und Wesen durch das Volksfest so sehr gehoben und gleichsam erst recht zu sich selbst gebracht, zum Anschauen reif gemacht worden war. Ihr Busen war jetzt zur Ruhe gekommen. Mich verlangte danach, ihn wieder wogen zu sehen. Susu, ich verhehle es mir nicht, war mir während des Blutspieles ganz und gar aus dem Sinn gekommen. Desto entschiedener beschloss ich, ihrer beständigen Forderung endlich Folge zu leisten und ihr in Gottes Namen die Bilder vorzulegen, die sie als ihr Eigentum ansprach. Die Aktbilder Sasas. Mit Susus Schläfenfransen. Ah, noch hier. Auf den nächsten Tag war ich noch einmal bei Kuckucks zum Déjeuner geladen. Nach dem Kaffee fand ich Susu auf besagter Bank. Im Hintergrunde, zur Rechten, umgab das beredte Oleandergebüsch in schützendem Halbkreis die bezeichnete Bank. Die Liebe las in einem Buch. Ich bin hier zur Einlösung meines Versprechens, Susu. Wie löblich. Der Herr Marquis hat sich auf seine Schuldigkeit besonnen. Ohne Übereilung. Die Bank hier ist allmählich zu einer Art von Wartebank geworden. Sie hatte zu viel gesagt und biss sich auf die Lippen. Der Abschied von Lissabon, Susu, wird mir schwer. Ich habe unten ihrem verehrten Papa Adieu gesagt. Wie denkwürdig hat er vorhin über die frommen Verrichtungen der Menschheit gesprochen. Die Corrida gestern war doch ein, ich will mindestens sagen, kurioser Eindruck. Ich habe nur wenig hingeschaut. Auch ihre Aufmerksamkeit schien geteilt, wie sie es vorzugsweise ist. Aber zur Sache, Marquis. Wo sind meine Dessins? Hier, es war Ihr Wille. Sie verstehen es. Es sind träumerische Produkte, unwissentlich sozusagen entstanden. Sie hielt die wenigen Blätter, betrachtete das oberste. Es war da Sasas Körper, verliebt gezeichnet, in der und der Stellung. Die flachen Ohrboutons stimmten, noch genauer die Haarfransen. Das Gesicht wies geringe Verwandtschaft auf, doch was galt hier das Gesicht? Eine tiefe Röte überzog beim Anblick der eigenen süßen Nacktheit ihr Antlitz. Sie sprang auf, zerriss Ritsch und Ratsch kreuz und quer die Kunstwerke und streute die flatternden Stücke in die Luft. Gewiss, das hatte so kommen müssen. Was aber nicht so kommen musste und dennoch kam, war dies. Sie schlang die Arme um meinen Hals, küsste mich, während zugleich und das war das Allerrührendste, ihre kleine Geballte, die linke, immerfort im Takt gegen meine Schulter hämmerte. Welche Schicksalswende nun aber! Welcher Wandel des Glücks! Vor Busch und Bank, vor uns, stand Susus Mutter. Madame, ich bedauere die Störung Ihrer Nachmittagsruhe. Dies hier geschah und vollzog sich wie von ungefähr und in aller Dezenz. Schweigen Sie! Susu, du gehst auf dein Zimmer und bleibst dort, bis man dich ruft. Marquis, ich habe mit Ihnen zu reden. Folgen Sie mir. Susu lief über den Rasen davon, der offenbar auch die nahenden Schritte der Signora gedämpft hatte. Jetzt schlug diese den Kiesweg ein und, aufs Wort gehorsam, folgte ich ihr, ging ein wenig schräg hinter ihr. So ging es ins Haus und in den Salon, von dem eine Tür ins Speisezimmer führte. Hinter der entgegengesetzten, nicht ganz geschlossenen, schien ein intimerer Raum zu liegen. Die Hand der Gestrengen zog sie zu. Ich begegnete ihrem Blick. Luis? Sie war nicht hübsch. Das Nächstliegende wäre, Sie zu fragen, ob dies Ihre Art aber sehr ist, schön. Portugiesische Gastfreundschaft zu lohnen. Schweigen Sie! Ich erspare mir Fragen und Ihnen die Antwort. Ich habe Sie nicht hierher befohlen, um Ihnen Gelegenheit zu törichten Entschuldigungen zu geben. Sie würden vergebens versuchen, die Torheit Ihrer Handlung damit zu übertreffen. Torheit? Dies unüberbietbar und alles, was Ihnen nun bleibt, Ihnen einzig zukommt, ist zu schweigen und es reiferen Personen zu überlassen, ihre Sache zu führen, sie auf den rechten Weg zu führen, hinweg von dem Weg unverantwortlicher Kinderei, den sie jugendlich genug waren, einzuschlagen. Was dachten Sie sich? Was wollten Sie mit diesem Kinde? Susanna wird über kurz oder lang, wahrscheinlich binnen kurzem, die Gattin Don Miguels werden. Ermessen Sie danach, welch eine Torheit Ihr Liebesbedürfnis beging, als es den Weg der Kinderei wählte und sich darauf kaprizierte, das Köpfchen eines Kindes zu verwirren. Reife Vernunft hatte dazwischen zu treten, bevor es zu spät war. Sie haben einmal, im Laufe einer Konversation, von der Güte der Reife gesprochen, von der Güte, mit der Sie den Namen der Jugend Maria! Nennt. Ein Wirbelsturm urtümlicher Kräfte trug mich ins Reich der Wonne. Und hoch, stürmischer als beim iberischen Blutspiel, sah ich unter meinen glühenden Zärtlichkeiten den königlichen Busen wogen. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Hörspiel nach dem Roman von Thomas Mann. Es sprachen Felix Krull, Barnaby Metschurat, Stabsarzt Klaus Herm, Susu Friederike Kempter, Professor Kuckuck Peter Fricke, Stanko Wladimir Pavitsch, Marquis de Venosta Hans Löw, Diane Sandra Borgmann, Madame Kuckuck Theresa Harder, Schimmelpriester Gerd Baltus, Meister Peter Weiß, Urtado Konstantin Graudus, Engelbert Krull Michael Prelle. In weiteren Rollen wirkten mit Horst Arendthold, Michael Griem, Hendrik Heutmann, Kerstin Hilbig, Wolf Fraß, Siegfried W. Kernen, Felix Knopp, Lewe Kühl, Thor W. Müller, Simona Pahl, Jörg Plewa, Gerd D. Samariter, Stefan Schwarz, Urta Spielek, Jürgen Uter, Benjamin Utzerath und Frank Wiczorek. Komposition Jan-Peter Pflug mit Lisa Lammel, Simon Nussbruch und Benjamin Sprick an Violine, Bratsche und Cello sowie Tim Beger an der Klarinette und Bassklarinette. Wortaufnahmen Rudolf Grosser. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stefanie Porath-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2008.